Demokratie ist eine großartige Erfindung. Eine Masse aus Menschen wählt, wodurch einzelnes Fehlverhalten und radikale Meinungen neutralisiert werden. Doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass keiner darauf zu achten scheint, aus wem diese Masse besteht. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody und heiße euch zu meinem Metal Challenge Prodigy Monologize herzlich willkommen. Heute Demokratie. Eine demokratische Wahl zeigt die durchschnittliche Meinung des Volkes. Hier stehen sich Akademiker, Universitätsabsolventen und sozial engagierte Menschen, Bürgern, die geringe Bildung haben, Egoisten und jenen Wählern gegenüber, die sich nicht für die Abstimmung interessieren. In den Vereinigten Staaten heißt dies beispielsweise, eine gigantisch große Unterschicht mit weit unterdurchschnittlicher Bildung und einige wenige gebildete Bürger des Landes dürfen wählen. Und nun eine Rechenaufgabe an die ganze Klasse. Welches Ergebnis kann bei so einer Wahl herauskommen? Richtig, ein unterdurchschnittliches. Und bei einem Land, das sich bei allen wichtigen Ereignissen dieser Welt einmischt, ist das unglaublich beruhigend. Und noch eine Denkaufgabe. Mit welchem IQ wählt eigentlich die Masse? Wer weiß es? Ich gebe euch mal einen Tipp. Natürlich gibt es für den IQ eine Untergrenze. Sprich, der Wähler muss lebensfähig sein. Also einatmen, ausatmen und die Funktionen der meisten Organe. Doch egal wie hoch der IQ eines überdurchschnittlichen Wählers ist, er kann damit nur die Stimme eines einzigen Wählers ausgleichen, der intelligent genug war, das Wahllokal zu finden. Von diesem durchschnittlichen IQ wird nur noch eine Pauschale, ich würde mindestens 20 Punkte vorschlagen, abgezogen, da sich Menschen in Massen immer dümmer als Individuen verhalten. Natürlich könnte man auf die durchschnittliche Bildung Einfluss nehmen, doch da die Reichen und Mächtigen verstanden haben, dass dumme Bürger einfach leichter zu kontrollieren sind, sinkt natürlich die Motivation für eine Schulreform. In einem demokratischen System beißt sich die Katze also irgendwie in den Schwanz. Aber wir reden ja nicht von guten oder gar richtigen Entscheidungen, denn wir reden über Demokratie. Hauptziel ist es, dass man den Schein wahrt, dass jeder mitsprechen kann, auch keiner ausgeschlossen wird und sollte tatsächlich eine Katastrophe herauskommen, so kann jeder Bürger behaupten, dass er sicherlich nichts dafür kann. Wir nennen das die typische Win-Win-Situation. Von der Diktatur über den Kapitalismus und dem Kommunismus hin zur Demokratie, der besten Regierungsform, die wir kennen. Hier hat jeder Bürger das Recht mitzubestimmen, was den Rückschluss implementiert, dass sich IQ, die Schulbildung und die Allgemeinbildung eines Volkes direkt auf die Demokratie auswirken. Was haltet ihr von unserer Regierungsform? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.